Werte Freunde des Weltenraumes, liebe Himmelsfans. Ja, nun merken Sie schon an die Anrede, was für eine Wissenschaft ich jetzt am Schlawittchen will. Nämlich diese sogenannte Sternschifferei. Oder ausländisch heißt das Astronautik. Und ich meine, Sie wissen ja alle, was die Sterne im Leben des Menschen für eine Geige spielen. Ja, guck mal, wie ich unsere Mama kennenlernte, da war ich Jungfrau. Ich ja im Gegensatz zu ihr. Ne? Sie hatte einen Wassermann als Sternbild. Nicht? Und seitdem versuchen wir zwei gegen unserem Schicksal anzustinken, aber... Nee, ich meine, ich sag immer, jeder ist seines Glückes Schmied, aber die Sterne, du, die sind doch der Amboss, auf dem der Hammer des Lebens unser ein breit kloppt. Ne? Ja. Ja, ehrlich, wenn die noch so weit weg sind, nicht, die können dem Menschen aber ganz schön im Schicksal fuschen, die alte Heinis da oben. Und deshalb wollte ja die Menschheit eigentlich von Kindesbeine an immer schon mal dahinter gucken, was nun eigentlich mit den Sternen wirklich los ist. Nicht? Und kam uns ja zuletzt diese neue Wissenschaft zu Hilfe. Und zwar ist das ja mit den Astronauten, nicht, das funktioniert ja, also... kann man direkt sagen, wie beim Skat. Nicht, da muss man auch erstmal reizen, aber von hinten, nicht? Also rückwärts, nicht so 5, 4, 1, 2, 3 und bei 0, nicht, da haut den hinten eine Stichflamme raus, mein lieber Scholli, da zwitschern die aber ab mit einem Affenzahn. Nicht, von Zeit zu Zeit bröckelt sie noch so ein Stückchen ab von der Rakete. Und dann wird auch schon das Fernsehbild immer undeutlicher. Ja. Und erfüllt sich dadurch ein uralter Wunschtraum der Menschheit. Das heißt, bei mir ist das ja schon mehr so ein Kindertraum, weil die Astronauten nämlich Anzüge mit eingebaute Toiletten anhaben. Ja, ne, ehrlich, also die können austreten, ohne aufzustehen. Ne? Richtig schön mit Wasserspülung in der Hose. Naja, das hätten wir mal damals in den kalten Winter in Russland. Ne? Dort hätten wir diese Hosen aber besser brauchen können, wie heutzutage diese Mondfahrer. Ne, weil die können ja, wenn sie wollen, nicht, also raus aus ihrer Kombüse, nicht? Müsste natürlich so eine extra lange Nabelschnur haben, nicht für dass sie nicht verloren gehen zwischen den Kometen. Nicht? Und dann, wie gesagt, nicht, können sie Deckel auf, nicht? Und dann da auf der Milchstraße mal ein bisschen die Beine vertreten. Ja, aber nun ist ja der Weg zum Mond gepflastert mit deutschen Menschen. Nicht? Ja, bitte, Wernher von Braun zum Beispiel. Nicht denn bei uns in der Nachbarschaft Elfriede Küppers? Nicht, ja, Sie, das wissen die wenigsten. Nicht, dass auch diese Elfriede Küppers damals in dem berühmten Peenemünde, wo wir doch mit unserer V1 die friedliche Eroberung des Weltenraumes eingeläutet haben. Nicht, dass da die Elfriede Küppers schon mit bei war. Nicht, erzählt sie, sie wäre damals ein Blitzmädel und auch wohl noch schlanker gewesen. Nicht, aber dass diesem Wernher vom Braun noch mal was Anständiges draus werden würde, das hätte sie schon immer vorhergesagt. Und da ist ja leider die Elfriede nicht das Glück beschieden gewesen, dass sie auch ein Beutestück von der Amis wurde, wie diesen Wernher von Braun. Sicher eine Zeit lang war sie wohl verlobt mit einem Herr aus Milwaukee. Nicht, aber wie denn der erste Kohldampf verrauscht war, musste sie einsehen, dass der doch wohl im Teng so ein bisschen dunkel ausgefallen war. Nicht, und und hat sie denn den Finger von gelassen. Nicht? Oder nicht nur den Finger, sondern überhaupt. Obwohl sie sagt, also der hätte sich für sie so Mühe gegeben. Nicht, der hätte ihr innen, hätte der Hände schon ganz weiß gehabt. geraten. Aber nicht trotzdem hätten ihr die Sterne geraten, nicht, und auch wohl eine Verwandtschaft. Nicht, dass sie doch in den sauren Apfel beißen sollte, nämlich in den Jupp-Küppers. Nicht, und hat sie ja dann geheiratet. Nicht, und ist eigentlich heute auch ganz glücklich mit. Aber diese Sehnsucht nach dem Mond, wie gesagt, die jetzt genau wie diesem Bernherr von Braun aus Peenemünde mit in der Ehe gebracht. Nicht? Und dadurch kam ja dann auch der Unfall. Ach, siehste, Junge, du. Ja, das wollte ich Ihnen ja, das wollte ich Ihnen ja erzählen. Und zwar kam das, da waren wir einen Abend bei den Jupp Küppers zum Skatspielen. Der Ellersieg war noch mit bei. Nicht, der Elfriede war wohl schon pennen gegangen. Wir waren gerade so schön beim Schieberramsch. Nicht, auf einmal ein Getöse oben am Dach. Nicht, die Pfannen, die waren am Klappern und am Rappeln. Nicht, und in dem wird auch schon der Jupp Küppers ganz weiß um die Nase. Nicht, und sagt er, Mensch, sagt er, heute ist ja Vollmond. Jetzt wir alle raus im Garten und da sahen wir die Bescherung. Nicht, da war die Elfriede abgegangen. Naja, das heißt im Moment noch nicht, da hing sie noch so in ihr Nachthemd, ne, mit beide Hände an der Regenrinne fest, nicht, obwohl ich schon ganz gefährlich am Durchbiegen war. Nicht, und in dem macht doch der Ellersieg den Blödsinn und schreit darauf, festhalten! Nicht, und da muss er wohl gehört, von wach geworden, nicht, ganz groß rissete Augen offen, nicht, und dann sauste die da runter, aber mitten in die Gloria Dei. In diesem Rosenbeet. Ne? Na, jetzt ein Fuß verstaucht, nicht? Und wo die überall Dornen hatte an Körper. Nicht? Und die hat vielleicht einen Körper. Ne? Deshalb, wie wir sie in der Küche auf Kanapee gelegt hatten, nicht? War sie schwer am Jammern. Nicht? Da wollte ich so ein bisschen aufheitern. Ich sag, Mensch, Friedchen, an deine Stelle tät ich die Stacheln drin lassen. Ich kann zur Karneval als Kaktus gehen. Ja, ja. Nee, aber nee, also. Da konnte ich überhaupt nicht drüber lachen. Ne? Ja. Ja. Ja. Ja. Hätte mir beinahe noch eine geschmiert. Ne? Und dann haben wir so zwei, drei Schnäpse drin getan. War so sanft entschlummert, da hab ich mir aber den Jupp Küppers vorgenommen. Ich sag, du bist doch ein blödsinniger Heini. Nicht, wenn du weißt, dass die Olle diese Macke hat. Ja, da musste sie doch beim Mondenschein beaufsichtigen. Ja, sagt er, können Sie das gar nicht erklären. Er hätte sich sonst immer auf ihr verlassen können. Und die wäre auch sonst so trittsicher. Ja, und hätte auch immer denselben Weg. So, Schlafstubenfenster raus, nicht? Um den Erker rum, links am Schornstein hoch, nicht, bis am Dach. Nicht? Und dann schön wie ein Engelchen, einen Schritt vom anderen bis am Giebel, aber keinen Schritt weiter. Digga, er sagt, die erste Jahre, da hätte er auch schon mal, wenn Glatteis war, ich hätte auch schon mal hinterher geguckt. Nicht, aber. Ne, also nichts passiert, nicht? Die hätte eine Sicherheit, wie wenn sie Spikes in den Füßen hätte. Und deshalb meint der Jupp, könnte dann auch in diesem Fall nicht etwa von die Elfriede menschliches Versagen sein, nicht, sondern müsste wohl irgendeinen technischen Mangel. Ja, und siehst du, dann fiel ihm das ein, nicht, da hatte er den Nachmittag für im zweiten Programm neue Antenne angeschraubt. Nicht, und da musste wohl irgendwie, dass er da noch nicht Bescheid wusste, ne? Dass er denn da wohl drüber gestolpert ist. Ja, aber genauso läuft das ja bei den Amis ihrer Astronauten. Nicht, menschliches Versagen gibt es da auch überhaupt nicht. Weil ist klar, dass die ja nicht jeden Heini an ihre Raketen ranlassen, nicht, sondern nur solche, die das eben alles im Schlafe können. Und jetzt mal angenommen, wenn ich jetzt mal als Mondfahrer bewerben würde, ja, dann müsste ich doch erst mal nachweisen, dass ich keine Fantasie hätte. Nicht, weil das ist am wichtigsten, dass die da in der Luft nicht etwa selber am Denken anfangen. Nicht, sich einer mit seiner Fantasie vorstellt. Ja, und wenn das Raumschiff jetzt plötzlich stehen bleibt in der Luft, bin ich doch der Angeschmierte. Ja, nee, also so Gedanken, die darf man nicht haben, weil das wird ja auch alles vom Fernsehen übertragen. Und deshalb muss man, wenn man kurz vom Mond merkt, dass man gleich am Explodieren anfängt, nicht, darf man nicht etwas Scheiße sagen, nicht da oben nach Mama und Papa rufen, nicht, sondern nimmt man sie gefällig zusammen und sagt mal, hallo Texas, Houston da unten. Ja, Kollegen, passen Sie mal auf, ich habe hier ein Problem. Nee, und dann wissen die in ihrem Kap Karneval schon, nicht, dass da oben Matthäi am letzten ist. Ne? Und geben sie so Ratschläge, nicht, Lebenshilfe, nicht, ob man jetzt gleich einen von den Giftbonbons lutschen soll. Nicht, oder ob man mehr darauf vertraut, dass der Sauerstoff ja sowieso mal zu Ende ist. Ne? Aber wenn einer an Wunder glaubt, dann lassen sie auch ruhig. Ne? Nicht, Hauptsache, man dreht da oben nicht durch, nicht, und liefert noch ein schlechtes Vorbild für seine Nachwelt. Ne? Doch, und dafür werden die ja jetzt gebimst, für das Überleben, nicht, oder dass man auch nicht verhungert am Mond. Und zwar, also ich glaube, das geht los mit Rattenfangen. Nicht, und dann kommen sie alle in ein Flugzeug, nicht, und über der Wüste, nicht, oder wenn sie schon mal Glück haben, über den Urwald, werden sie da alle rausgeschmissen. Nicht, und dadurch kann man dieses Überleben natürlich wunderbar einüben. Nicht, wie man sich ein Bart wachsen lässt, nicht, und von den Früchten des Waldes ernährt. Nicht, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Nicht, oder ja, bei Schlangen ist wichtig, dass man nicht etwa eine Blindschleiche verdrückt. Nicht, auf einmal sagt ein Kollege, du, ich glaube, das ist immer mal mehr eine Kreuzotter. Nicht, ja, weil Kreuzottern ja giftig sind. Ne? Und na, deshalb lebt man lieber nur vegetarisch, vielleicht nur von Pilze, so Sachen, da kann ja nicht ganz so viel mit passieren. Nur habe ich mir sagen lassen, am Mond, da könnte man sich aber auch ganz schön blasen laufen, bevor man der erste Eidechse überhaupt antrifft. Ne? Naja, vielleicht tun sie in der nächste Rakete ein paar Rebhühner mit rein. Nicht so ein Gamsbock, nicht, dass der sich dann dazwischen die Krater als eiserne Ration schön vermehrt. Ja, aber wer jetzt diese erste Ausbildung, nicht, wer davon überbleibt, der wird dann die ganze Astrologie beigebogen. Und zwar, gucken Sie mal angenommen, wenn ich jetzt mal da am Mond fahren täte, das ist ja was anderes wie nur nach Düsseldorf. Ja, ne, weil Düsseldorf liegt ja immer an derselben Stelle. Ja, ehrlich, müssen wir mal drauf achten. Nicht, das ganze Jahr über. Nicht, aber der Mond, der geht auf und unter. Sicher, bis heute hat das immer pünktlich funktioniert. Ne? Der ist wohl auch irgendwie so von Ebbe und Flut ist der abhängig. Nicht? Aber ist trotzdem ein Risiko. Hören Sie mal, hat jemand von Ihnen vielleicht mal einen Kürbis und eine Apfelsine bei sich? Ne? Oder wenn keine Apfelsine geht, auch ein Apfel? Ja, nee, dann könnte man den seinen Stiel abknipsen, nicht, und den Apfel als Apfelsine laufen lassen. Nicht, Hauptsache, dass der Kürbis schön groß, nicht, dass man das Weltall gut erkennen kann. Ja, schaut, ein Kürbis und eine Apfelsine. Na, gucken Sie doch mal nach in der Tasche. War nix. Ja, nur da sind sie aber. Ne, da sind sie aber selber schuld. Naja, na komm, lass mal, ist egal. Also dann müssen sie das eben alles mit ihrer Fantasie. Also jetzt mal vorstellen, meinetwegen, ich wäre dann jetzt mal dieser Kürbis. Ne? Nicht, dann drehe ich mich um meinen Stiel. Ist so rum oder so rum. Nicht? Ist egal. Nicht? Also ich drehe mich rum. Und dabei bestreibe ich einen Kreis um die Sonne. Nicht, aber um uns rum fliegt jetzt die Apfelsine. Und Augenblick, wie haut das jetzt hin genau? Ja, nee, Moment. Ja, nee. Ich krieg das hin. Augenblick, wenn jetzt die Sonne... Oder nee, Moment. Wenn mich jetzt die Sonne von hinten auf die Apfelsine schmeißt. Nicht als Schatten. Nicht, dann ist Neumond. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, Moment, geht noch weiter. Hä? Aber wenn jetzt die Sonne, nicht mal angenommen, ne? Wenn jetzt die Sonne zwischen mich und die Apfelsine kommt, oder nicht kommt, weil Augenblick, die macht ja gar nichts, ne? Die bleibt ja, na, ich muss, ne? Oh Junge, du, Moment mal, das ist... Ne, hören Sie mal, wenn sie Walzer können, nicht, ja, dann ist am allereinfachsten. Nicht, denn sind Sie die Sonne, nicht, Ihre Dame ist der Kürbis, nicht, und dazwischen baumelt jetzt die Apfelsine. Wenn mich jetzt die Dame durch die Apfelsine nicht mehr erkennen kann, nicht, dann ist Mondfinsternis. Ja, ne, ich meine, Sie merken mit der Fantasie allein, da ist das nicht ganz so einfach. Nicht, deshalb müssen Sie schon mal glauben, dass sich das doch wohl alles so verhält, wie ich das da gerade schön geschildert habe. Ja, gucken Sie mal, die Amis, die wollten ja auch erst Menschen gar nicht als Astronauten haben. Nicht, hatten sie wohl erst einen Schimpanse, nicht, weil der auch besonders wenig Fantasie. Ja, das, ich weiß es nicht. Hat man neulich einen beobachtet, in Duisburg im Zoo. Nicht, den wollte eine Dame Erdnüsse schenken. Nicht, und erstmal hat er sich so verstellt, wie wenn er da nicht rankäme. Nicht, und die Dame ganz höflich beugt sich so vor. Nicht, da langt er doch durch das Gitter und die ihrem Kompotthütchen vom Kopf. Ja, und da hing an die Hutnadel noch die ihre Perücke dran, ne? Nicht, und jetzt er zurück in sein Autoreifen gehopst. Nicht, und wo der sich dann die Perücke überall hingehalten hat. Ja, ne, da standen Kinder drumrum, ne? Nee, da hat man sich richtig geschämt für das Tier. Denn müssen Sie vorstellen, alles frei schwingend, nur mit einer Hand festgehalten, nee, und in den anderen Fußhielern und eine Banane. Also ehrlich, das war eine Leistung, da kann aber manch ein Astronaut Scheibe von abschneiden. Ja, nun ist ja nur so, dass die Affen, nicht, die haben ja den einen großen Nachteil leider. Nicht, dass, deshalb sind sie auch wohl nicht mehr genommen worden, weil wenn die vom Mond zurückkommen auf diesen Flugzeugträger, nicht, und werden sie doch erstmal in den Käfig gescheucht, wo die Astronauten sterilisiert werden, fordert sie wieder bei ihrer Frauen dürfen. Nicht, und dann kommt der amerikanische Präsident, tritt am Fenster und sagt sein Gebet auf. Nicht, die Musik ist am Spielen, also. Denn ist das doch schöner, wenn dann die Affen Menschen sind. Ne? Ja, ne, ist auch feierlicher. Ne? Ja. Ja, aber um jetzt nochmal auf diese Elfriede Küppers zu kommen. Nicht, die sagt ja, also warum, dass sie so hinterm Mond her ist, sie weiß es nicht. Das hätte sie eben seit Peenemünde im Blut, genau wie der Astronauten. Und da dürft man nicht fragen, sondern Augen zu, Hände geradeaus. Nicht höchstens, dass man nicht in sein Nachthemd verheddert. Müsste man schon mal aufpassen. Aber dann hätte man das wunderbare Gefühl, kein Mensch fällt vom Dach, ohne dass ein höherer Wille ihm dabei behilflich ist. Und so ist er doch immer, wenn die Amis zurückkommen, die machen das doch spannend wie in Krimi. Wo man auch bis zum Schluss denkt, na, der Held, vielleicht geht er doch noch Kopfheißer. Oder dass er in der Salzsäure tunken. Und so denke ich auch, wenn diese Kapsel da so mit Schmackes am Pazifik aufhaut, ja bitte, ist noch nicht aller Tage Abend. Nicht, kann aber schief gehen. Nicht, vielleicht, wenn sie denn alle in das Schlauchboot hopsen, nicht, vielleicht springt mal einer daneben. Ich meine, ist da gerade so ein Haifisch zugange? Ne? Sicher, man will das die Leute nicht wünschen, aber ist egal, ich gucke mir jede Landung an, vielleicht habe ich doch mal Glück. Ne?